Genau. Und was uns noch sehr gefällt an der Psychoanalyse ist das Moment der Selbstkritik. Und damit kommen wir in die Richtung, was heute hier passieren wird, nämlich eine Veranstaltung zur Psychoanalyse und ihren Grenzen. Genau, und Selbstkritik würde vielleicht so etwas bedeuten, wie dass man die Frage danach, wie viel systemsprengende Wahrheit die Psychoanalyse enthält, verbinden würde mit diesem Moment der Selbstbesinnung und das dann dementsprechend mit Ilse Binzai die Psychoanalyse man fassen kann als eine Reflexion, die nicht nur auf sowas wie Widerspruchsfreiheit und Beweisbarkeit abzielt, sondern immer auch auf eine Selbstaufhebung der Kritik. Genau, damit würde ich noch so ein paar Worte zu unserer Referentin verlieren. Ich freue mich sehr, dass wir Ilse Binzai gewinnen konnten für den Vortrag heute Abend. Sie hat schon seit dem Ende der 60er Jahre viel veröffentlicht, im gesellschaftstheoretischen Bereich viel zu Philosophie, Politik und eben Psychoanalyse. Und was gerne Linke ja immer unter den Tisch kehren, sind literarische Veröffentlichungen, von denen sie auch zahlreiche getätigt hat. Es gibt diesen bekannten Text, oder ich weiß nicht, wie bekannt er ist, aber zumindest dachte ich, er ist ein bekannter Text zur Psychoanalyse als Subjekttheorie, auf den sich viele eben auch beziehen, der auch auf deiner Homepage zu finden ist. Ne? Ja, für uns auch recht interessant sind die Ansätze zu dem Versuch, weibliche Subjektivität zu fassen und die Auseinandersetzung mit dem Feminismus in der BRD und feministischen Strategien. Da hast du auch ein Buch dazu veröffentlicht beim Zahira Verlag Anfang der 90er, das heißt Elend der Weiblichkeit, Zukunft der Frauen. Genau, und noch darüber hinaus erwähne ich jetzt mal so die 10 Thesen oder gegen die Geschichtsphilosophie, denen vielleicht auch die eine oder der andere mal begegnet ist. Genau, heute wollen wir aber eigentlich nur einen Teil, aber einen großen, wichtigen Teil von diesem Gesamtwerk sozusagen uns angucken, und das ist eben die Frage nach der Psychoanalyse und ihren Grenzen. Und damit würde ich eigentlich schon das Wort übergeben. Ich würde nur vorher noch ganz kurz sagen, dass wir die Veranstaltung vorhaben aufzunehmen und dass das dementsprechend dann bedeutet, wer in der Diskussion, die sich anschließt an den Vortrag, nicht irgendwie dort auftauchen will und nicht im Internet landen will, vielleicht das ganz kurz so durch so ein Handzeichen oder so uns zu verstehen geben kann, dann kann man das hinterher rausschneiden und genau, dann landen nur die im Internet, die da kein Problem mit haben oder wie auch immer. Genau. Dann übergebe ich dir das Wort und freue mich auf den Vortrag. Ja, guten Tag. Ich freue mich ganz doll, dass ich hier bin. Zu Göttingen gibt es eine ganz alte Beziehung. Also ich habe mit meiner Freundin Jutta vorhin nachgerechnet, so alt ist sie auch nicht, aber 16, 17 Jahre ist sie alt. Und seitdem haben wir praktisch ununterbrochen einen Diskurs gehabt miteinander, einen Disput gehabt und haben zusammen gearbeitet, sind theoretisch auch manchmal ganz schön abgedriftet. Der Christian Banzer hat mitgebracht, das liegt auf dem Büchertisch, leider nur noch als archäologisches Ansichtsexemplar erhältlich. Das ist die alte Zeitschrift Nestbeschmutz, die damals hier von Göttingen aus gemacht wurde. Und damit hat es eigentlich mit mir und Göttingen angefangen. Christian und Jutta haben damals, wie ich rekonstruiert habe, heimtückisch mich zu einem Vortrag, zu einem Referat über Feminismus einladen lassen und haben mir dann aufgelauert und ein seitenlanges, stundenlanges Interview mit mir gemacht, was im Lesbischmutz gelandet ist. Wenn ich mal eine ruhige Minute habe, habe ich mir fest vorgenommen, dann tippe ich das mal ab und stelle es auf meine Seite. Das war sozusagen der Göttinger Anfang und das war ganz toll. Es war ganz toll, weil es eine schrankenlose Zuneigung zu Theorie gab, die damals nicht normal war und heute auch nicht normal ist, dass man einfach losdenken kann und gucken kann, wo landet man. Und die Abstraktion ist ein Abenteuer und ein Vergnügen. Das ist in den vielen Jahren, in denen ich das erlebt habe, nie etwas Normales gewesen. Es sei denn, es wäre akademisch sanktioniert gewesen. Und das war es in unserem Fall ja nun gar nicht. Mit dem Vortrag hier hatte so seine mehreren Bewandtnisse. Ich bin eingeladen worden zu einem Thema und da ist der der Titel Psychoanalyse als Subjekttheorie, als ein, jetzt mal so in Anführungszeichen, starker Text, auch immer wieder genannt worden, der die Zeiten bei mir sind, na sagen wir, an die 30 Jahre her. Und ein Moment, wie ich die Einladung bekam, abgesehen davon, dass ich mich darüber gefreut habe, ein Moment habe ich gedacht, verflucht nochmal, warum interessieren sich die Leute nicht für das, was ich in den 30 Jahren gemacht habe. Natürlich haben sich alle dafür interessiert, das ist gar nicht der Punkt, aber ich stand ein bisschen vor diesem, dem Abgrund dieser 30 Jahre, und auch wenn ich ja weiß, man kann zurückliegende theoretische Texte genauso lesen, zu allen Zeiten lesen und so, als wäre es heute, das ist alles ganz wurscht, aber ich, wenn ich zur Psychoanalyse etwas sagen soll, muss irgendwo die 30 Jahre im Kopf haben und muss sie hier irgendwo, wie verklausuliert auch immer, rüberbringen, denn es ist kein Zufall, dass ich jetzt nicht 30 Jahre, aber vielleicht seit doch etlichen Jahren mich mit der Psychoanalyse nicht mehr in dem affirmativen Sinne beschäftige und auch in vielem nicht mehr mit der Psychoanalyse beschäftige. Ich habe damals in der Zeit der Studentenbewegung Staatsexamensarbeit in Germanistik über die Psychoanalyse gemacht, die Darstellungsmechanismen, die Doktorarbeit über Ambiguität und Ambivalenz und dann immer in den psychoanalytischen Modellen gedacht und über diese Modelle nachgedacht. Und irgendwann habe ich das eigentlich aufgegeben. Ich habe eigentlich aufgehört. Und das stimmt auch nicht ganz. Ich habe jetzt gerade an einem Aufsatz gearbeitet über den, jetzt kommt es von ganz woanders her, über den Überlebenswillen von Susan Sontag. Der war jetzt für ein Heft von Ästhetik und Kommunikation, was als nächstes herauskommt, über Radikalismus. Und da habe ich über den radikalen Lebenswillen von Susan Sontag was gearbeitet. Und das war ein hartes Thema. Und wenn es so ein hartes Thema ist und es ist so ein bisschen richtig schwierig und hart zu nehmen, dann fängt es in meinem Kopf an, dann sage ich mir, ach, ich muss mir das mal psychoanalytisch durchdenken. Wie kommt das? Wie setzt sich das zusammen? Wie kommt der Radikalismus zustande? Ist das ein Radikalismus, ein Wille oder wie kommt das? Und schon habe ich ein unglaubliches Instrumentarium in der Psychoanalyse, mir etwas klarzumachen, was ich mir sonst so nicht klar machen könnte. Und diese Gewohnheit, die habe ich in sozusagen in theoretischen Krisensituationen immer noch, dass ich mir sage, geht etwas oder fange ich an zu fantasieren oder stimmt es gar nicht? Ist das bloßes Gerede im Kopf? Dann sage ich mir, den Halt finde ich in der Psychoanalyse und dann denke ich das nochmal durch. Und zwar aus ganz ähnlichen Gründen, wie du gerade gesagt hast, da kann ich Widersprüche fassen, da kann ich Sachen zerlegen, ohne zu sagen, das stimmt und das andere ist dann falsch oder das stimmt und das ist dann falsch, sondern da habe ich ein Instrumentarium, um in diese Widersprüche, in diesen Widersprüchen voranzukommen. Und insofern stehe ich mit der Psychoanalyse dann auch wieder noch genauso da, an der Stelle da, wo Sie stehen, wenn Sie mit ihr etwas anfangen wollen. Bloß so das ganz, die ganz unbefangene Haltung, dass ich sage, ich muss jetzt Freud lesen und da stimmt's, jetzt im Sinne von Theorie, nicht im Sinne von Empirie, das habe ich nicht mehr. Und da habe ich halt versucht, und das macht den Vortrag auch ein bisschen anders, als Sie ihn vielleicht jetzt unbedingt erwarten, habe ich versucht, diese 30 Jahre einzubauen. Und auch das, was ich in der Zeit gemacht habe, da ich von Felix gebeten wurde, auf die Kritiker der Psychoanalyse, und zwar jetzt sagen wir mal ein bisschen Positivismus oder Gegenstandpunkt einzugehen, war das nicht ungünstig. Früher hätte ich gesagt, da kann ich nicht drauf eingehen, ich sehe die Vernunft nicht dahinter. Jetzt, nach den 30 Jahren, kann ich mir sagen, aha, was hat eigentlich an der Psychoanalyse so gepiekt? Und nicht nur in dem, dass ich sage, die Psychoanalyse ist immer besser, je mehr sie gepiekt hat, sondern ich kann vielleicht die andere Seite auch einmal ein bisschen sehen. Und da kommt manches von der Struktur dieses Vortrags, liegt einmal an den 30 Jahren und andererseits auch an dem Versuch, etwas berücksichtigen zu können, was ich früher nicht so berücksichtigen konnte. Ich habe, das habe ich ein bisschen implizit gemacht, auf die Kritiker eingehen und vielleicht wollt ihr dann hinterher das dann nochmal genauer haben oder ihr bringt das Genaue und ich bringe dann nochmal mein Allgemeineres dazu. müsst ihr mal sehen. Um möglichst viel davon unterzubringen, hat der Vortrag zwei Teile und die sind nicht verbunden, ganz gegen meinen sonstigen Rigorismus, dass immer eins aus dem anderen folgen muss. Ich wollte gerne, dass ihr vielleicht das davon etwas habt und davon etwas habt. Und deshalb kann man besonders gut in der Mitte, und es ist auch nicht endlos, in der Mitte mal sagen, so, jetzt mal Pause oder jetzt entweder reden oder eben Fenster auf. Ja, und so werden wir schon zurechtkommen. In einer Folge von Bella Block kapituliert die resolute, genussfreudige Kommissarin am Ende vor dem in eins von krimineller Energie und psychischer Verrenktheit der jungen Delinquentin, die sie überführen, aber der sie natürlich nicht helfen kann. Was ist das bloß für eine komplizierte Störung? An diesen ersten Teil des Resümees erinnere ich mich nicht mehr genau. Oder aber, nach einer Pause und jetzt einigermaßen wörtlich, es ist ganz einfach Egoismus. Den Zweifel, der sie nicht von ungefähr befällt, man könnte auch sagen, die Regression auf das Common Sense-Urteil oder den vorbegrifflichen Begriff, nimmt die Kommissarin als neuerlichen Beweis dafür, dass sie mit Kids eben nicht umgehen kann und entlässt damit alle, die daran ebenfalls scheitern, in den Abend, getröstet und gestärkt. Viel mehr als etwa den Gegensatz von Egoismus und narzisstischer Störung braucht man nicht, um das Problem der Psychoanalyse ebenso wie das ihrer Kritiker zu beschreiben. Und mehr muss man auch nicht tun, als ihn überwinden. Nicht nur die inhaltliche Debatte ist damit eröffnet, sondern auch das logische Feld abgesteckt. Ausgerechnet in der formalen Frage ist die nach der gesellschaftlichen Vermittlung gestellt. Indem ich nicht den Ödipus-Komplex, das Aushängeschild der frühen Psychoanalyse, sondern das Spätprodukt, die narzisstische Störung, als Paradigma wähle, folge ich nur dem allgemeinen Trend hin zu Störungen, die tiefer und zugleich flacher, kurz weniger psychologisch sind. Die narzisstische Störung kann heute ja ebenso gut für gesellschaftliche wie für psychische Desaster herhalten. Ja, man könnte beinahe sagen, der Gegensatz zwischen dem psychologischen und dem gesellschaftlichen ist in diesem Begriff überwunden oder vielmehr verloren. Hieß narzisstisch auf gut psychoanalytisch, dass das Ich kein Bündnispartner und die narzisstische Persönlichkeit daher, das Wörtchen noch schwebte irgendwo im Raum, nicht analysefähig ist, so kann man heute sagen, narzisstisch ist, wer das ganze Gedöns mit dem Ödipus hinter sich hat und trotzdem ein psychologischer Fall geblieben ist oder jedenfalls beinahe. Nicht nur anstößige Inhalte, bei der Psychoanalyse Sex, Schuld und die Allmachtsfantasien der Kindheit, auch formale Bezüge haben Spannendes zu bieten. Im Verhältnis von Egoismus und narzisstischer Störung etwa haben sich die traditionellen Verhältnisse ja längst umgekehrt. Schrie früher der Egoismus förmlich nach Erklärung, von allein ist man doch nicht so, mit Egoismus ist doch gar nichts gesagt, mit Egoismus wird das wirkliche Drama verdrängt. So scheint erklärungsbedürftig heute eher die Störung. Bei Bella Block, das ist ja der Witz daran, wird sie unter karlauerhaftem Rückgriff auf den Egoismus erklärt. Er ist nicht verständnisklug, aber gesellschaftsklug. Einerseits ist ja die narzisstische Störung, was ihre Erklärungsseite, ebenso wie die von ihr ans Licht geholten psychologischen Abgründe angeht, dem ungehobelten, umgangssprachlichen, dem Allerwelts-Egoismus um Lichtjahre voraus. Andererseits ist der Egoismus wie die Schildkröte im Wettlauf mit dem Hasen immer schon am Ziel. Als gewissermaßen gesellschaftliches Naturphänomen ist er die Erscheinung, um die es letztlich geht, das zu Erklärende, aber auch die Erklärung. Setzte vor 100 Jahren das Moralische, das Verständnislose, Unscharfe des Egoismus den Forscherdrang in Bewegung, und die Überwindung des hässlichen Begriffs war entsprechend von Entdeckerfreude, Mut und optimistischer Therapiebereitschaft begleitet, so regieren bei der kulturkritischen Rückkehr zu ihm jetzt eher Verstörung und Resignation. Narzisstischer Egoismus, in der Sprache des Drehbuchs von Bella Block einfach Egoismus, ist ein postmodernes Syndrom, dass die aufklärerische Hoffnung auf das produktive Zusammenspiel egoistischer Kräfte auf eine zynische Weise überwunden und zu neuer, kontingenter, verhärteter Einfachheit gefunden hat. Zwischen einfachem Egoismus und Einfachegoismus liegen die Welten, die der Begriff der narzisstischen Störung ausgemessen hat, wobei ihm ausgerechnet das Wichtigste an ihm selbst, die Zugehörigkeit zur psychologischen Ordnung der Dinge, was sie bedeutet und dass man ihr Rechnung tragen muss, aus dem Blick geraten ist. Dabei drückt kaum ein Begriff das Verrenkte, das nicht nur Gefährdete, sondern auch Gefährdende der zeitgenössischen Gesellschaft so angemessen aus wie die narzisstische Störung. Die behauptet sich von jeher als Verschärfung des neurotischen Leidens zur Persönlichkeitsstörung mit fataler Prognose und in neuerer Zeit zugleich als eine andere Meinung, als ein in sich konsistentes Verhalten, als Partner in einem Konflikt, der auf Augenhöhe ausgetragen wird. Dass einer der Partner nicht kompatibel ist, ist dann nur ein schmutziges Argument im Kampf der Meinungen, nicht eine Diagnose. Sagen Sie mal jemandem außerhalb des therapeutischen Settings, aber in einer dieser unzähligen Übergangssituationen, die heute gang und gäbe sind, dass Sie ihn für gestört halten. Mit dem affektiven Druck dessen, was Sie als seine Störung bezeichnen, wird er aus Ihrer Vermutung einen Angriff und aus der Überlegung einen Kampf machen, indem er die Regeln der herrschaftsfreien Kommunikation einklagt, die Sie durch seine Störung außer Kraft gesetzt glauben, weshalb die Psychodinge ja so unheimlich sind. Und glauben Sie nicht, abgesehen von der Tatsache, dass Sie mit der nämlichen Diagnose konfrontiert, nicht genauso reagieren würden, dass Sie die Sache zu einem guten Ende bringen können. Nicht einmal die Gewissheit, wer der wahrhaft Gestörte oder dass von Zweien ein einziger gestört ist, können Sie mit nach Hause nehmen. Im wirklichen Leben liegen die Dinge nicht so einfach wie bei dem norwegischen Attentäter Breivik, bei dem sie auch nicht einfach liegen. Immerhin gehört er nach allgemeiner Übereinkunft auf die eine der beiden gesellschaftlichen Seiten, auf die man selbst nicht gehört. Andererseits ist er bloß eine besonders beängstigende Erscheinung, weil die Störung in ihm zu einer neuen, mit Ausrasten nicht mehr hinreichend bezeichneten Tatkraft gefunden hat. Als ein hoffnungslos Vereinzelter, der sein politisches Ding durchzieht, ist er fraglos durch und durch gestört, zugleich ein furchtbarer Gegner. Von Psychologie ist er in dieser Doppelrolle und etliche Generationen nach Freud so weit entfernt, wie etwa, und jetzt mache ich einen Sprung, etliche Generationen vor Freud im tiefen 19. Jahrhundert der Maupassantsche Bauer in seiner normannischen Mischung aus Gier und Geiz. Dessen einfacher Egoismus drückt ja nicht nur der Gesellschaft seinen Stempel auf. In ihm drückt die Gesellschaft dem Einzelnen ihren Stempel auf. Und im Übrigen drückt er dem vom Geiz die Totalität des Begriffs mehr als den persönlichen Wesenszug aus. Auf eine einzelne, bestimmte Persönlichkeit angewendet, würde er sofort absolut monströs, ja der rückständige Bauer als möglicher Partner, Nachbar oder Verwandter schreckt mehr als der moderne Attentäter. Ebenso drückt die Bilanz Bella Blocks allein schon in der avancierten Sprachform aus, dass es nicht um eine einzelne Person geht, durch die eine trügerische Differenziertheit ins Bild käme, sondern um die anonyme Gesellschaft der Persönlichkeit der Gesellschaft. Die besetzt offenbar den Platz jenes idealtypischen Individuums, um das herum zuerst die Aufklärung, sodann Freud sein System konstruierte. Das Gericht, das das Urteil über Breivik fällte, musste sich, wie wir alle verfolgt haben, entscheiden. Verzichtete es auf die psychologische Entlastung des Täters, dann durfte sich die Gesellschaft strafrechtlich ungehindert wehren. Aber ebenso ungehindert fiel die Last der Tat auf die Gesellschaft. Die Psychologie konnte sie ihr nicht mehr abnehmen, mit dem Krankheitsbild des Narzissmus, diesem Synonym einer bestimmten Gesellschaft, ohnehin nicht. Wenn wir die narzisstische Störung nicht nur als eine wahrhaft sensationelle Analyse des Egoismus auffassen, sondern in der Form von Einfach-Egoismus auch als eine Kritik dieser Analyse, dann sind wir die elaborierten Beziehung zwischen der ödipalen Psychoanalyse und ihrer Gesellschaft, wie sie in der Kritik des Patriarchats, in vernichtenden Analysen von elterlichen und Liebesbeziehungen und so weiter ihren Niederschlag gefunden hat, vielleicht um einen Tick voraus. Wir wissen jetzt, dass wir nicht nur mit Tatbeständen, sondern mit Begriffen handeln. Und wir wissen, dass in dieser Doppelfigur nicht ein erkenntnistheoretisches Dilemma, sondern die Gesellschaft steckt. Auf dieser Basis können wir ein Stück weit rekonstruieren, was die Kritiker der Psychoanalyse vergrätzt und erbittert hat. Ließ die psychoanalytische Auffassung zwischen der Kleinfamilie und dem Ödipuskomplex doch nur eine einzige Bewegung oder Richtung zu, nach innen, und auch nur eine einzige Verknüpfung durch die Wahrheit. Und dies, obwohl innen und wahr kategorial doch so verschieden sind wie Egoismus und narzisstische Störung. Ein schauerlicher Begriffssalat, ja im Ganzen eine peinliche Entintellektualisierung und Trivialisierung ist die Folge, wenn man versucht, diese kategoriale Verschiedenheit dadurch aufzuheben, dass man sie ignoriert und psychologisches in durch nichts gerechtfertigtem Pragmatismus ganz normal auf der Ebene unmittelbarer Gesellschaftlichkeit auszudrücken. Der gesunde Menschenverstand feiert fröhliche Urstände, wo er nicht hingehört. Die merkwürdige Ignoranz der Psychoanalyse oder mehr noch ihrer Verehrer gegenüber dem hohen Preis der Innerlichkeit, den sie für die Wahrheit bezahlt, findet hier auf der anderen Seite ihre Entsprechung. Immerhin, die Nichthintergehbarkeit des Gesellschaftlichen wird in dieser Form eingeklagt, auch wenn diese Form zugegebenermaßen peinlich ist und in einer abgehobenen Narzissmusanalyse weiß Gott mehr Gesellschaft als im Gegenstandpunkt steckt, der sich auf marxistische Theorie berufen möchte und im gesunden Menschenverstand stecken bleibt und einem höchst fragwürdigen Realismus, einer Normalität das Wort redet, die bei dem Gegenstand, mit dem sie es zu tun hat, dann, wie gesagt, hochgradig verklausuliert wirkt. Tatsächlich ist wie der Ödipuskomplex für das Verständnis des 19., die narzisstische Störung für das des späteren 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, wenn es um Persönlichkeiten beileibe nicht nur wie Breivik geht, als Begriff und Diagnose in seiner Einschlägigkeit und Differenziertheit unschlagbar. Freilich nur, wenn man die Geschichte der Psychoanalyse im Auge behält und sich die Erinnerung bewahrt an die Herkunft der narzisstischen Störung, nicht nur im empirischen Sinne aus dem Egoismus, sondern aus der spezifischen Neurosetheorie, die ihn sehr früh als einen nicht therapierbaren Restbestand des Präödipalen ausgeschieden hat, das in der Folge dann zum neuen Paradigma avancierte. Und als neuen Restbestand die klassische Neuroselehre übrig ließ, die früher die Sprechstunde des Psychoanalytikers füllte und heute praktisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Ebenso wenig als psychisches Leiden wie als gesellschaftliches Stigma. Breivik etwa mit dem Begriff des Ödipuskomplexes zusammenzubringen, wäre, sagen wir wohlwollend, weit hergeholt. Ihn damit zu bezeichnen wie ein Clash of Civilizations, ein Verstoß gegen den guten Geschmack. Der Paradigmenwechsel einer Gesellschaft, die für den angesprochenen Zeitraum durchaus übergreifend als psychoanalytisch orientiert empfunden wird, ist jedenfalls unübersehbar. Wenn man bei der narzisstischen Störung als ihre eigentliche Bedeutung ihre Geschichte im Kopf hat, dann hat man es mit dem hochkomplexen Begriff zu tun, mit dem die Soziologie, auch wenn es nicht um die Seele, sondern um die Verfassung der Gesellschaft geht, mit ihren eigenen Begriffen weiß Gott nicht konkurrieren kann. Wer engagiert auf Augenhöhe über die Gesellschaft nachdenken wollte, wanderte nicht zuletzt in den bewussten antiautoritären Jahren deshalb in die Psychoanalyse aus. Da war mehr und Verbindlicheres zu holen als Motivationsstruktur und Handlungskompetenz, für die ein relevanter Gegenstand eher hätte geschaffen werden müssen, als dass er existierte. Wer die narzisstische Störung aber in ihrer neuen, sozusagen soziologischen Unmittelbarkeit benutzt, etwa so, wie man sich im Kinderzimmer früher das herrliche Wort hysterisch an den Kopf warf, heute heißt es, ich gebe zu, vor allem im Erwachsenenmilieu, sei nicht so narzisstisch, hat den Grund, den Begriff zu benutzen, preisgegeben oder aber einen neuen Grund gefunden. Denn die Gesellschaft hat ihn sich längst zur phänomenologischen Selbstcharakteristik angeeignet, nun fällt es schwer, ihn noch zur Analyse der Gesellschaft zu benutzen. Das Komplexe an der narzisstischen Störung ist darum auch längst ausgewandert, oder sollte ich besser sagen, nicht mitgewandert, sondern hat sich im Inneren einer theoretisch hochkomplexen und durchaus schwer verständlichen psychoanalytischen Fachtheorie mit hochwissenschaftlichem Anspruch entwickelt, die, wiewohl durch und durch psychoanalytisch orientiert, auf die Freudsche Psychoanalyse wie auf eine Rohform, eine Frühform, einen in wesentlichen Zügen nicht mehr verwendbaren ersten Entwurf blickt. Ich nenne nur Bion. Um über diese Fachtheorie Wesentliches zu erfahren, müssten Sie ganz andere Leute einladen als mich. Was die Kritiker, und zwar jeglicher Couleur, um es salopp zu sagen, wahnsinnig machte und worin man ihnen nur ungeteilt Recht geben kann, dass nämlich, wer sich jemals in die Psychologie hineinbegibt, niemals vollständig aus ihr wieder herausfindet, also eigentlich alles, was er feststellt, gewissermaßen mit einem F' versehen muss, das ist so nicht mehr gegeben. Die qualitative Differenz zwischen der Seele und der Gesellschaft hat sich verkrümelt. Es ist, als hätte zwischen den ehemals skandalösen, den sprengkräftigen, den isolierenden Begriffen und ihrem Inhalt eine Entsolidarisierung stattgefunden, als wären sie auseinandergetreten. Die Begriffe hätten sich zu weniger isolierenden Begriffen, die narzisstische Störung, dies bloß als Beispiel, zum Egoismus gesellt. Der eine oder andere Begriff wäre probeweise in die Ökonomie, die Kommunikationstheorie, die Strategietheorie hineingewandert und wäre vielleicht als besonders begabt, aber doch nicht als fehl am Platz aufgefallen. Keine Rede von, wer einmal hineingerät, kommt nicht mehr raus. Allenfalls findet sich ein tapferer Streiter von vorgestern, der sich beklagt, dass die Psychologie das Opium des Volkes ihm das Subjekt des Klassenkampfs entführt habe. Sie soll es wieder rausrücken. Gibt er die Personenbeschreibung auf, fester Wille, gesunder Menschenverstand, Leidensfähigkeit, dann stellt man fest, dass nicht nur das alte Begriffssystem ausgehöhlt, sondern auch das mit ihm bezeichnete Subjekt vollkommen zersetzt ist. Es gibt es nicht mehr. Was gibt es stattdessen? Ein anderer Vorwurf, der wie wenige den Zorn der Kritiker erregt hat und in der Tat auch bei Psychoanalytikern als Unbehagen grummelt, betrifft die Deutung, die nie nur als schlüssig, zugleich immer auch als willkürlich empfunden und nicht selten auch schlicht als Hokuspokus denunziert worden ist. Dabei wird sicher zu wenig beachtet, wie wenig spezifisch der Vorwurf ist, wie sehr nämlich die psychoanalytische Deutungstechnik nicht nur in die traditionelle Hermeneutik, sondern auch in die beinahe zeitgleiche textanalytische Wende der Literaturwissenschaften, übrigens auch die, wie man will, psychoanalytische oder textanalytische Wendung in der Werbung eingebettet ist. Ich nenne nur New Criticism, später dann auch Explication de Text, die den modernen Umgang mit Texten bestimmen und die Kriterien etwa sämtlicher einschlägiger Prüfungen liefern. Vor Jahrzehnten fanden radikale und fleißige Philologiestudenten heraus, dass in der legendären Marlboro-Reklame der Cowboy gar nicht auf die Zigarette, sondern die Zigarette auf den Cowboy deutet, wahrhaftig das Käufliche auf das Nichtverkäufliche. Auch das war Textanalyse und zugleich eine erschütternde Entdeckung, so als hätte das Kapital die Kindheit, die Zukunft, die Unendlichkeit sich angeeignet. Die Willkür war aus der Interpretation in die Konstruktion eingewandert, erstere war verbindlich, letztere willkürlich. Auch wenn die Einflüsse sicherlich hin und her gingen, so haben die literaturwissenschaftlichen Methoden doch im Grunde die gleichen qualitativen Standards wie die Psychoanalyse verfolgt. Ein Gedicht, ein Traum, ein Symptom, kurz ein Text aus sich selbst vollkommen zu erklären. Die Deutung gilt als richtig, wenn die Patience aufgeht. Irrwege der Interpretation werden nicht nur in der psychoanalytischen Sitzung, sondern ebenso gut in der Textanalyse an einem Stocken der Deutungsarbeit, klassisch an einer Verrätselung von Textteilen, am eigenen Bedürfnis, bestimmte Dinge als irrelevant unter den Tisch fallen zu lassen, erkannt, kurz, man merkt es. Dabei verrennt der textanalytisch orientierte Literaturwissenschaftler sich ebenso leicht wie der Psychoanalytiker, baut aus Vermutungen halbgewusstem etwas zusammen, was ebenso gut ganz anders sein kann, was zwar als Konstruktion war, aber doch nicht im herkömmlichen Sinn wirklich ist. In der Interpretation sind Wahn und Wirklichkeit von jeher eine nicht auflösbare Koexistenz eingegangen. Wie für jeden Kommentar gilt, je geringer die Textgrundlage, desto größer der Hang zur Tüftelei, der ein Mikrokosmos, ein vollständiges System hervorbringt und zugleich einen Abgrund zu allen anderen Systemen bewirkt, mit deren Hilfe man sich gemeinhin über die Wirklichkeit verständigt, wobei freilich auch sie als Interpretation erkennbar werden. Durch Verdichtung und Abspaltung, beides zusammen vielleicht das fundamentale Darstellungsmittel der Verschiebung, wird die Willkür zum unvermeidlichen Begleiter der Wahrheit. Entweder sind die Differenzen zwischen den möglichen Auslegungen so minimal, dass das Ausgesagte förmlich in sein Gegenteil kippt, oder aber, Stichwort Abspaltung, es handelt sich um unterschiedliche Diskurse, in denen alle Lügen der Welt Platz haben. Ohne einen gewaltigen metatheoretischen Aufwand wäre es jedenfalls unmöglich, die eine Aussage zur Entlarvung der anderen zu nutzen. Die Wahrheit wird ohnehin systematisch verfehlt, in dem Sinn, dass sie nicht mehr angepeilt wird. Oder aber sie hat eine andere Bedeutung angenommen. Im engmaschigen Netz der Interpretation ist, frei nach Hegel, das Ganze die Wahrheit. Sie und ihr Gegenteil, das ist die Wahrheit. Für den scharfsinnigen Geist, der imstande ist, sich gleichzeitig Verschiedenes zu vergegenwärtigen, mehr als für andere. Andererseits ist das Ganze immer nur der Teil, den es repräsentiert, der durch Abgrenzung nach außen, durch Verdichtung nach innen entsteht. Die Vermittlungslücke nach außen kann durch eine imperialistische Ausdehnung hinein ins fremde kulturelle oder politische Feld gefüllt, nach innen durch einen entschlossenen Rückzug, einen radikalen Verzicht auf Vermittlung, eine hohe Spezialisierung und Selbstbeschränkung gerechtfertigt werden. In beiden Strategien kehrt sie als strukturelles Problem in der Verallgemeinerung ebenso wie in der Absonderung zurück. Der qualitative Widerspruch der Psychoanalyse, den sie in ihrer Insistenz auf nicht gesellschaftsfähige Inhalte verkörperte, zu denen kein normaler Deutungspfad führte, und der sie von der herrschenden Wissenschaft und Geisteshaltung daher radikal isolierte, tritt heute hinter einer strukturellen Doppeldeutigkeit zurück, die sie im Gegenteil integriert. Die gesellschaftliche Selbstwahrnehmung findet längst wesentlich im Medium von Interpretationen statt, die die zugrunde liegende und nicht mehr in den Blick geratende Hardware, die Formen der materiellen Reproduktion, nie als einzelnes Bestimmtes ersetzen kann, sondern immer nur in der Doppelfigur des einen mit seinem Gegenteil, des anderen in seiner vielhundertfältigen Abwandlung. Hier fügt sich die Psychoanalyse nicht nur ein, hier erntet sie die Früchte ihres Mutes und ihrer Isolation, ist sie im Medium der flüchtigen Interpretation ihren Weg doch unbeirrt zu Ende gegangen. Ihr kommt daher die Rolle als einer besonders kraftvollen Repräsentation der ins gesellschaftliche Unbewusste abgerutschten Wirklichkeit zu. Trotzdem hat es mich ein wenig gespensterhaft angemutet, als ich in einem jüngst erschienenen Buch über Hélène Cissous Das Lachen der Medusa auf das sexuelle Begehren, so wie die Psychoanalyse es formuliert hat, als auf einen Fels im Meer volatiler Zeichen stieß, einen Garanten für Subjektivität, einen verlässlichen Bezug im zersetzenden Bad der postmodernen oder Konstruktionen. Rührend war es für mich allemal, wie die Autorin, das war Eva Lachiese-Wagneck, an der Freudschen Konstruktion festhielt, als wäre, wie soll ich sagen, nicht nur sie eine starke Konstruktion, sondern auch das Subjekt ein für allemal stark. Ein nicht aufzuspaltendes Ganzes in seiner Fähigkeit zur Reduktion und Reflexion nicht nur unschlagbar, sondern auch noch real. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Und unter ihrem Blickwinkel erscheint die Psychoanalyse tatsächlich nicht nur als eine starke Repräsentation, sondern auch als eine einzige Entstellung. Und wie gern würde man mit der ganzen Psychologisiererei Schluss machen. Es kann sich aus dieser Kalamität aber auch das Bedürfnis entwickeln, die Sache noch ein wenig weiter zu treiben. Nicht die Wahrheit vorm Schein zu retten, sondern die Realität hinter der Doppelfigur zu suchen. Aus den erbosten Berichten frustrierter psychoanalytischer Patienten oder derer, die sich zu ihrem Anwalt machen, die Verbindung zum Rechtsverdreher ist nicht zufällig gewählt, spricht vor allem die Wut auf das Apodiktische der Behauptung und zugleich Beliebige der Interpretation oder umgekehrt auf die messerscharfe Interpretation und die willkürliche Behauptung. Umgekehrt ist es richtig, sagt dagegen der syrische Präsident Assad im Spiegelgespräch, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt und bedient sich damit der Schlüsselverknüpfung der Gegenwart, wohlgemerkt nicht um die spezielle Lüge zu entlarven und der Wahrheit ihr Recht werden zu lassen, sondern um die Beweislage festzustellen. Wahr ist nur, dass auf der Ebene der gesellschaftlichen Deutung, früher hätte man schnörkellos gesagt der Propaganda, jede Äußerung ebenso gut wahr wie falsch ist. Heutzutage sagt man denn auch alle naslang umgekehrt und übt damit jenes rhetorische Bestreiten, das genauso viel Recht auf seiner Seite hat wie die erste Position, die ja nur durch Zufall an diese Stelle geraten ist und sich selbstverständlich dem gleichen System verdankt, wie WikiLeaks mit ihrer Existenz beweisen. Auch als theoretische Interessierte sagen wir oder umgekehrt, und stellen damit klar, dass wir uns vom Infantilen entweder oder verabschiedet haben. Unser Bezugssystem ist das Ganze, das Wahre ist. Und bald sagen wir auch nicht mehr oder umgekehrt, sondern nur noch oder, gar wie Bella Block, oder einfach. Mit Einstein die Einfachheit oder mit Freud die Aufwandsersparnis, um nicht zu sagen, das Gemeinschaftserlebnis pointieren. Tatsächlich ist oder von einer beliebigen zu einer überaus wichtigen Copula geworden. Das vormals wichtigste Wörtlein im deutschen Kommaunterricht und Verkörperung des Elementarwissens in Sachen Satzbau scheint ins zweite Glied verbannt. Wer will schon und sagen, und sei es im Modus der Aufzählung, wenn er doch den Sprung in die Reflexivität, in die Metatheorie andeuten oder sagen kann. Das Fragwürdige jeder Interpretation scheint also gar nicht ihr Mangel, sondern ihr gesellschaftlicher Bezug zu sein. Exakt das an ihr, was nicht fragwürdig ist. Wenn man heute die Psychoanalyse kritisiert, muss man aufpassen, dass man es nicht im Namen einer Realität und im Namen einer Wahrheit tut, die es so nicht mehr gibt. Dass man also nicht hoffnungslos im Gestern stecken bleibt. Assads Statement ist eine leicht zu entlarvende Lüge nur für Verschwörungstheoretiker. Man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll, sagen Gutwillige, die mit ansehen mussten, wie Kriegsgründe als Lügen entlarvt wurden, selbstverständlich hinterher. Noch schlechter dran sind jene, denen das Misstrauen gegenüber dem gesunden Menschenverstand zur zweiten Natur geworden ist. Selbst immer schon einem gewissen Verschwörungswahn verfallen, stehen sie auf einmal einer Verschwörung gegenüber, siehe NSA. Dabei könnten Sie sich sagen, was ist das für ein Krieg, dessen Akzeptanz von einer Sache abhängt, die so oder anders sein kann. Ein Krieg um Ressourcen braucht fast keine Lügen. Ein Krieg um Menschenrechte befindet sich von Anfang an im Medium der Version. Dass es sich doch um Ressourcen handelt, kann unter diesen Umständen den Glauben an den Sinn von Politik im Ernst im Kern erschüttern. Oder aber Erleichterung bringen. Und vor den ernsthaftesten mentalen Komplikationen bewahren. Solange aber von Menschenrechten die Rede ist, die in den westlichen Ländern wahrhaftig als ein ehrlicherer Grund für Kriege als Ressourcen sind, befinden wir uns in der Welt der Versionen. Was als zivilisatorischer Fortschritt empfunden wird, wird bezahlt mit einer notorischen Ungewissheit, einer gewissen Neigung zu kippen. Braucht bloß jemand zu sagen, Ökonomie steht sekundenlang das System auf der Kippe. Nur, da die Ökonomie keine Wiedererkennungserlebnisse mehr verschafft, wie ehemals vielleicht Stammtischdebatten und Streiks, und der größte Teil des gesellschaftlichen Lebens sich in einem strikt nicht ökonomischen Zusammenhang abspielt, kippeln stattdessen die Versionen. Und ausgerechnet oder konsequenterweise mangelt es in dem Bereich, der auf Glauben angewiesen ist, nicht nur an Tatsächlichkeit, sondern auch am Glauben. Angesichts der immanenten Totalität der Versionen, in deren Rahmen sich der größte Teil der gesellschaftlichen Selbstverständigung bewegt, lohnt es sich, noch einmal die bizarren Vorkehrungen zu bedenken, die Freud vorsah, um die von ihm erarbeiteten Versionen als solche zu charakterisieren. Das Setting, in dessen Rahmen die Analyse sich vollzog, die Regeln, auf die Analytiker und Analysant sich eben nicht verständigten, auf die der Letztere sich vielmehr einlassen musste, sind aus theoretischer Sicht nichts anderes als eine Anerkennung der besonderen Wahrheit, mit der die Psychoanalyse es zu tun hatte. Rigoros gesprochen, außerhalb des Settings unter anderen Regeln war sie nicht mehr wahr. Wer das mitmachte, mitdachte und die entscheidenden Signale, dass es nicht um Wünsche, sondern unbewusste Wünsche, nicht um Tatsachen, sondern um Fantasien ging, nicht um Glück, sondern um Einsicht, nicht außer Acht ließ, die auf das immer schon Theoretische des Therapeutischen verwiesen, der hatte weniger einen Zugang zu Geheimwissen als zur Reflexion gewonnen. Noch heute kann jemand, der sich am psychoanalytischen Denken geschult hat, in einer Weise über die Gesellschaft nachdenken, die von ihren Formbestimmungen ausgeht, nicht von vermeintlichen Fakten ausgehend, ihnen vergeblich hinterherjagt. Als wesentliches Vermächtnis der Psychoanalyse muss denn auch die Form ihrer Reflexion bezeichnet werden. Erfindet sie durch ihren Gegenstand, indem sie ihn entdeckt. Und diese Doppelfigur erlaubt ihr offenbar, Entwicklungen, wie sie hier ansatzweise vorgeführt wurden, in den Blick zu nehmen, auch gegen sich selbst. Zweifellos ist es ein, wenn auch hochgefährdetes dialektisches Denken, das immer in der Gefahr ist, der vermeintlichen Faktizität oder Totalität der von ihm erarbeiteten Sachverhalte aufzusitzen, sich als Wahrheit hinter der Wahrheit aufzuspreizen oder als Wahrheit hinter der Lüge. Die Entstellung wird ihm unerbittlich vorgehalten werden. Was im Medium des Un gilt, das Unbewusste, gilt nun mal nur in diesem Medium. Dankeschön.